Ja. Und ja. So, und jetzt habe ich hier eine, ja, die hören ja hier eine Öffner. Ich habe ja hier gegen mein Urteil, ne? Hatte ich ja Berufung eingelegt, ne, wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug hier, wo mich der Anwalt hier so böse reingelegt hat. Der hat ja, das ist ja eine interessante Geschichte, ne? Der hat ja so eine Verständigung da gemacht, ne? Ja. Die haben mich dort permanent unter Druck gesetzt. Das war ja eigentlich, sie kriegen ja eh dingend noch einen anderen dort. Das ist ja, das erste Mal sitzen sowieso dort da, wie so betropst. Dann haben sie so einen blöden Pflichtverteidiger, der sowieso keine Ahnung hat. Und dann habe ich ja nur in einem Urteil mitgekriegt, ne, da steht ja, ich habe ja nur das Recht, Berufung einzulegen wegen der Rechtsfolgen. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was man damit meint. Jetzt weiß ich, was die damit meinen. Ja. Also pro forma habe ich mich ja schuldig erklärt. So, und jetzt ist natürlich dieser Staatsanwalt, ne, ich habe ja nur Berufung, hatte ja nur in der Frist Berufung eingelegt. Und da ist der so sehr überrascht gewesen über meine Berufung, dass der jetzt die ganzen Einzelgeschichten aufdröselt und der bringt jetzt Anklageverfahren auf den Weg wegen Betruges gegen mich. Weil ich habe ja, es ist ja nachgewiesen, dass ich ja zu einem bestimmten Zeitpunkt zahlungsunfähig gewesen bin und damit eigentlich, ja, Insolvenz, ne? Ja. Und da hätte ich ja Insolvenzantrag stellen müssen. Da ich ja nur der Meinung bin, wir müssen hier sanieren, ne? Müssen wir es mal mit Arbeit und Sparsamkeit probieren, die Schulden abzuzahlen. Ich denke, das ist korrekt so. Das versteht aber der Staatsanwalt so nicht, ne? Der hat eine andere Rechtsauffassung als ich. Hätte denn die Insolvenz, die Schulden getilgt? Die Schulden getilgt? Ja. Ja, mitnichten nicht. Also Also, nicht. ach. Das heißt also, das Abzahlen der Schulden wäre für die anderen Parteien auf jeden Fall der größere Vorteil gewesen als die rechtzeitige Anmeldung zur Insolvenz. Na logisch. Und das habe ich doch bewiesen. Und wenn ich von 270.000 Euro damals attestierten Schulden runtergekommen bin auf 70.000 Euro Schulden, dann ist das doch eigentlich, dann ist innerhalb von, ich sag mal, die ersten 2 Jahre, wo das so blöde war mit den ganzen gelben Briefen und mit meinen ganzen Haftanordnungen, können Sie ja sowieso nicht zählen, da sind Sie ja sowieso ein bisschen neben sich. So, aber dann habe ich ja angefangen wieder mit Arbeiten und. So, und damit konnte ich Schulden abzahlen. So, und innerhalb von 2 Jahren oder sagen wir mal 3 Jahren runterzukommen von 270.000, ganz alleine mit einem Lehrling, ne, hat ja sowieso bloß im Büro gesessen, runterzukommen auf 70.000, da könnte man ja einfach mal mathematisch hochrechnen und einfach mal Vermutungen anstellen, dass wenn der noch mal 1, 2 Jahre arbeitet, der Mann, dann hat er möglicherweise auch durch Vergleiche, keine Frage, ne, alle Schulden getilgt. Und so eine Chance, die sollte man doch jedem mal einräumen. Wo sieht man denn da einen strafrechtlichen Hintergrund? So, das wird aber gar nicht geprüft, sowas. Ja, dann muss man den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dort erklären. Die Verhältnismäßigkeit dieses Strafparagraphen im Vergleich zu der Möglichkeit, die anderen Parteien nämlich auszuzahlen. Denn dieses Gesetz ist ja dazu da, um den zu bestrafen, der auf diese Weise wahrscheinlich sich der Bezahlung dieser offenen Rechnungen dort entzieht, durch die Nichtanmeldung der Insolvenz. Denn geschützt wird ja nicht das Gesetz, sondern die Parteien, die sonst noch, also die Gläubiger, die noch Geld zu bekommen haben. Ja. Es wird immer nur der Geschädigte durch irgendein Gesetz geschützt, fast immer. Ja, das klingt doch logisch. Und da gab es ja auch mal einen Fall eines Richters, der hatte Rechtsberatung unentgeltlich gemacht, ist verurteilt worden, konnte aber nachweisen, dass das nicht der Sinn des Gesetzes war, und das Bundesverfassungsgericht hat dann seine Verfassungsbeschwerde angenommen. Wurde auch verurteilt, aber der Zweck des Gesetzes wurde nicht damit erfüllt. Und das hat er beim Bundesverfassungsgericht erklärt. Wenn ich dort bin, da bin ich ja mittelschwer Oberpleite. Ich kann ja, hier arbeitet man doch bloß noch für so einen Quark. So. Und jetzt fängt er an, das Ding aufzudröseln, bringt hier irgendwie vier Fälle an, die sind wirklich unangenehm. Da hätte ich, wenn ich nicht so völlig überfordert gewesen wäre mit den ganzen vielen Sachen hier, normalerweise sogar Chancen gehabt, diese Urteile zu vermeiden. Nur, naja, manchmal ist man eben dann irgendwie nicht gut drauf gewesen oder hat eben einen Termin verpennt, weil man eben einfach nicht wusste, was macht man zuerst. Bei dem Ehen hätte ich ganz gute Chancen gehabt. Und, der hat mir ein blödes Material geliefert, das konnte ich wirklich nie gebrauchen, habe ich reklamiert. Naja, das hat ihn aber nicht interessiert, er hat mich vor Gericht geschleppt. Und als der Gerichtsprozess war, habe ich mit dem Richter telefoniert, habe gesagt, hören Sie zu, ich muss, wenn ich nicht Gefahr laufe, großen wirtschaftlichen Nachteil zu bekommen, verschieben wir mal um eine Woche bitte das, den Prozess. Dann komme ich ja und dann kann ich auch Stellung beziehen. Ich muss unbedingt dort und dorthin. Und es ist zu erwarten, dass ich dort möglicherweise im Stau stehe und den Termin nicht schaffe. Und genauso war es. Und ich konnte die Abholung von Spezialpanzerglas nie verschieben. Der Richter hat ohne verschoben. Er war bloß der Meinung, ich könnte ja meinen, ob ich einen anderen schicken könnte. Naja. Ja, ich sage, ist ja keiner weiter da, außer dem Lehrling. Naja, schicken Sie eben den, der kann ja hier was verlesen. Schreiben Sie auf, Sie sind unschuldig, reicht zu. Da habe ich einen Lehrling hingeschickt. Da können Sie ja vorstellen, da war extra ein adliger Anwalt angereist. Ich glaube, der kam sogar aus dem Westen. So, und da steht in dem Beschuldigten stand, nee, etwa ein Anwalt, was ja möglicherweise standesgemäß gewesen wäre. Ne? Und da steht nicht einmal der Geschäftsführer oder Inhaber. Nee, da erlaubt der sich doch einen Lehrling, im Lehrlingsmädel hinzusetzen. Nur die hat das gemacht, die sah das, die braucht sich da eine und eine größere Schmach können Sie sich ja beim Juristen gar nicht vorstellen. Wenn der in einer Verhandlung sitzt, sitzt ein Lehrling gegenüber. Ich meine, wir haben zwar hinterher gelacht und den Richter hat es zwar auch amüsiert, aber dass der Anwalt nun nicht gerade auf mich gut zu sprechen ist, das können Sie ja vorstellen. So, ja, und der und solche Leute, die bringt er hier als Fälle. Da fällt mir ja gar nichts ein. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen. Und da kriegen sie am 4. Advent, ne, sie ahnen ja nichts Böses. Da kriegen sie so ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Natürlich habe ich dann auch mal gesagt, ja gut, muss das jetzt in der Weihnachtszeit sein? Und da kriegen sie eine Fristsetzung bis 5. Januar. Naja, zur Stellungnahme. Aber es wäre unerheblich gewesen, was ich dort aufgeschrieben hätte. Das hätte den Staatsanwalt sowieso nicht interessiert jetzt. So, jetzt habe ich das irgendeinem Anwalt dazukommen lassen. Der war natürlich nicht da. Klar, der hat auch Weihnachten. Dann hat er Ferien bis zum 10. Januar. Dann habe ich nochmal überlegt, schreibst du nicht. Dann habe ich was geschrieben. Bedauerlicherweise kam das Schreiben vom 5. Januar am 6. an. Da war es natürlich für den Staatsanwalt entfristet. Und die Anklageschrift, die er garantiert schon fix und fertig hatte, dem hat das gar nicht mehr, hätte das sowieso nicht interessiert, was ich da aufschreibe, die hat er sofort zum Amtsgericht geschickt und man sieht auch, wie schnell die hier sind, ne? Immerhin. 6. Januar losgeschickt und schon hast du den Brief auf dem Tisch hier, den gelben, mit der Anklageschrift und eine Woche Zeit zur Stellungnahme. Und wissen Sie, was das Beste ist? Normalerweise ist es doch so, ne? Ich habe das mal irgendwo gelesen, beim Amtsgericht kann man sich selber vertreten. Stimmt das? Mhm. Da schreibt das Amtsgericht hier, das Gericht beabsichtigt, Ihnen einen Verteidiger zu bestellen, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Also pro forma bin ich schon entmündigt. Einen Pflichtverteidiger? Ja, ja. Na, da wissen Sie ja, wen Sie da kriegen. Ne? Sie können sich selbst einen wählen. Richtig. Sie können sich, bevor die einen aussuchen, selbst einen wählen. Ja, und damit zwingt man mich wieder in den Korsett rein, wo ich dann sage, ja gut, gehen Sie doch mal zu zum Anwalt hin. Ne? Ich habe ja das jetzt wieder zu dem Herrn Merzki geschickt. Ja. Ja. So, das nächste, was der mir wahrscheinlich jetzt mal rüberschiebt, ist sein Vertrag mit seinem Stundensatz und sein Honorar. Und da will er garantiert eine Anzahlung dafür haben. Ja. Und da wissen Sie, wo soll das Geld herkommen? Auf dem Konto, Betriebskonto, habe ich auch wieder so einen Pfosten hier. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie bisher in Ihrer Sache gehabt? In meiner Sache? Den ersten. Wie viele waren es insgesamt? Naja, jetzt habe ich, das ist jetzt der vierte. Der vierte? Ja, erst war der Kulzer. Das aber hat der nicht gut gemacht. Ja, und dann, naja, eigentlich, dann der Franek, genau, und jetzt der Merzki. Was hat denn der Erste nicht gut gemacht? Der Erste? Ja. Der Erste, der hat ein Verfahren abgewickelt, das eigentlich hätte so gar nicht stattfinden dürfen. Da ging's, das war am 5. März 2009, fand das statt. Und am 4. März hat mich die dort in dem Verfahren benannte Hauptbelastungszeugin, eine Gerichtsvollzieherin, hier in der Wohnung aufgesucht, in der Firma aufgesucht, mit 10 Polizeibeamten, Schlossermeister, hat gewaltsam alle Türen aufgebrochen, oder die Türe der Wohnung aufgebrochen, und hat mich zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gezwungen. Wie viele Polizisten waren anwesend? 10 Stück. 10 Stück. So, und permanent, und sofort die Forderung, ne? Die hatten kaum die Türe aufgebrochen. Also die Büro und Betrieb haben sie alles durchsucht, also Werkstattgebäude, Betrieb klingt immer so großartig. Werkstattgebäude durchsucht, hier das ganze Bauernhaus durchsucht. Im Büro saß Praktikantin und der Lehrling. Haben die befragt, wo ich wäre. Auto stand ja dummerweise unten, oder steht ja nun mal unten. Und tja, da muss man mal gucken. Ne? Und dann standen sie vor dieser Wohnung, hinter der ich saß und mich zugesperrt hatte. Und die haben sie dann die Türe erbrochen, sind rein. Ich konnte mich ja dann nicht mehr wehren. Ne? Das war ja mit Bohrmaschine und allem drum und dran. Da wissen Sie ja. Und da wurde die Forderung sofort gestellt. 15.000 Euro auf die Hand, in bar. Das hat ja keiner zu Hause. Oder ins Gefängnis nach Dresden oder Abgabe eidesstattliche Versicherung. Tja. Was hat der Rechtsanwalt denn daraufhin falsch gemacht? Tja, ich musste die EV abnehmen, mir haben sie dann mein Auto weggenommen, das einzige Fahrzeug, die haben mir nicht mal ein Ersatzfahrzeug hingestellt, einfach das Auto weggenommen. Da saß ich da, habe ich mich den Abend von meiner Frau abholen lassen, bin zum Arzt, die haben mich zum Arzt gefahren, ich war im recht unerfreulichen Zustand, posttraumatische Belastungsstörung, wurde diagnostiziert, ich bin krankgeschrieben worden, lange Zeit, und konnte natürlich zu dem Gerichtsprozess mit öffentlichen Verkehrsmitteln, von unserem Dorf kommt man ja nicht weg, bin ich natürlich nicht konnte ich nicht hinfahren, habe ich bloß meinen Anwalt, den sogenannten Pflichtverteidiger, in Kenntnis gesetzt. Das Verfahren wurde in Abwesenheit durchgeführt. Die Gerichtsvollzieherin fand das völlig normal, ne, dass man vor dem Prozess jemanden traumatisiert und das Auto wegnimmt. Weiß nicht so richtig, ne, ob das so ist. So, und dort bin ich verurteilt worden zum Strafbefehl unter Berücksichtigung einer möglichen geistigen Nichtzurechnungsfähigkeit, Paragraf 23 oder 24 ist das wohl, verminderte Zurechnungsfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit. So. Und und gegen diesen Strafbefehl, da fühlte sich dieser Rechtsanwalt aus Augsburg, ein gewisser Herr Kulzer, der eigentlich Insolvenzverwalter war, also der macht Insolvenzverwaltung, der hatte wahrscheinlich schon davon geträumt, diese Firma dann wahrscheinlich verwalten zu dürfen. So, und war natürlich, ob dieses Ergebnis ist, dass er ja dort in diesem Prozess, wo nur er anwesend war als Pflichtverteidiger, war er ja sichtlich über das Ergebnis erfreut und meinte, das wäre total toll. So, und ich bin dann, habe dann überlegt und bin dann über Vermittlung bei dem Herrn Gysi da gewesen, Dr. Gysi in Berlin. Ja. Und der hat er sofort verstanden, worum es hier ging und hat gesagt, na gut, wenn Sie das Unternehmen sanieren und in der Lage sind, durch Arbeit und Sparsamkeit Geld zu erzeugen und damit Schulden abzubauen, ja, dann ist das ein sehr guter Vorsatz und dann muss man ihnen helfen, diese Staatsanwälte und diese Gerichte ihnen vom Leibe halten. Das war eigentlich fair. Nur er hatte im Wahlkampf keine Zeit, hat das einem in seiner Suizidität, einem gewissen Herrn Wennedei, arbeitenden Anwalt übertragen. Und der Herr Wennedei, das war der, der mich dann als nächster Pflichtverteidiger dann ordentlich in die Pfanne gehauen hatte, als es darum ging, da war auch so ein Verhandlungstermin auch irgendwann mal angesetzt. Und man war der Meinung, ich wäre hier ein Fall für die forensische Psychiatrie. Also ich müsste mal untersucht werden. Und da... Wer meinte das? Das meinte der Strafrichter und der Staatsanwalt. Frechheit. Frechheit, tja. Da sind sie aber, und die haben sofort einen Termin gemacht, hier bei uns in der Nähe, haben wir ein sächsisches Staatskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie in Arnsdorf, gibt es so eine forensische Psychiatrie. Und da ich die Leute alle kenne, weil ich hier im Verband der Sicherheitsbeauftragten für Maßregelvollzug Deutschland in Andernach Mitglied bin, und weil ich Gutachten mache für Sicherheitstechnik in der forensischen Psychiatrie, und weil ich da die ganzen Leute alle kenne, hat natürlich der zuständige Oberarzt ganz klar die Begutachtung meines Gehirns abgelehnt. Tja, dann kam natürlich der nächste Arzt, der hier rankommen sollte, im Dresdner Uniklinikum. Die kannte mich dann auch und die hat auch abgelehnt. Und dann ist man auf die Idee gekommen, wenn die alle ablehnen, dann machen wir es eben gewaltsam mit dem Arzt, mit dem man sich unter eine Decke stecken kann, einen gewissen Herrn Dr. Michael Sutarski, das ist ein Richter, Gerichtsgutachter für forensische Psychiatrie. Und da hat man meinem sogenannten Pflichtverteidiger, das war im März vom Jahr, also vor einem Jahr, das ist ein Wahnsinn, hat man mitgeteilt am Mittwoch per Fax, dass der Richter einen Beschluss gefasst hätte, mich an dem darauffolgenden Freitag, also nur zwei Tage Differenz, früh um 6 Uhr in meiner Wohnung mit Polizeischutz abzuholen, um mich in den Polizeigewahrsam zu bringen, alles schriftlich, ja, um mich dann 13 Uhr in der forensischen Abteilung geschlossene Anstalt in Dresden im Uniklinikum vorzuführen und zu untersuchen. So, jetzt hätte ja der Herr Wennedey aus Berlin mit diesem Wissen mich anrufen können, ich war ja erreichbar. Ja genau, Fax und Telefon, ne? Alles da. Hat aber nichts unternommen. Und als ich an einem Freitagmorgen früh hier in meine Hauptstraße einbog, sah ich, das ist eine Sackgasse, ja, alles was da reinfährt, das muss auch wieder rauskommen, sah ich vor mir, als die Polizei einbog. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Und wenn die Polizei in eine gewisse Richtung fährt, dann ist auch sicher, welches Ziel die hat, nämlich hier meine Firma. Als ich das sah, ohne zu wissen, worum es ging, habe ich sofort die Flucht ergriffen und bin Handy aus und bin erstmal Außentermin nach Dresden gefahren. Und ich muss Ihnen sagen, mir haben mächtig die Knie geschlottert, weil ich nicht wusste, was das wieder zu bedeuten hat, als ich dann am Freitagabend hier eintraf. Wahrscheinlich wollte man künstlich erzeugen, dass Sie da wieder erneut in so eine Schreckenssituation gelangen. Möglicherweise das, aber die hatten... Damit sie sich dann wehren und sie wissen von gar nichts und das dann als Grund benutzt wird, sie dort vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Chemikalien zu behandeln. Oder zu entmündigen, geht auch. Das auch? Im Prinzip war es dann so, ich kam dann hier abends an, fand dann mit regulärer Post verschickt, das muss ich mal vorstellen, der hat am Mittwoch das Fax gekriegt, dieser Anwalt Wennedey. Ja. Dann hätte er mich anrufen können, hat dieses aber nicht getan. Er hätte es auch faxen können, hat dieses auch nicht getan. Er hat es am Donnerstag in die normale Hauspost gesteckt. Und es ist ja wohl klar, dass wenn ich am Donnerstag in Berlin was in die Post gebe, das kann niemals am gleichen Tag den Adressaten erreichen, geschweige denn früh um 6 oder vor 6 schon im Briefkasten liegen. Geht gar nicht. Der hat wissentlich Mandatsverrat begangen. So. Naja, und nun kam ich natürlich wieder, nun haben wir natürlich im Familienrat gerätselt, was soll man nun machen? Ich kann mich ja nicht ewig verstecken, das hat ja keinen Sinn. So, infolgedessen bin ich dann am Montag persönlich, ohne vorgeführt zu werden, persönlich dort in die geschlossene Anstalt rein, in Dresden. Ja. Haben mich dort gemeldet. Die haben mich natürlich dort alle angeguckt. Die Oberärztin, mit der ich ja einen Deal hatte, die hat gesagt, mich will sie nicht untersuchen, weil sie mich kennt. Die hat gesagt, was wollen Sie denn hier? Ja, ich sagte, die wollten mich ja hier zuführen. Er sagte, das ist nicht auf Ihren Mist gewachsen. Das könnte aber möglich sein, dass eine Station war da unten. Da sollte ich mich doch mal melden. Da bin ich dort raus. Das ist ja ein unangenehmes Gefühl. Sie haben ja keine Türklinken dran. Ne? Ja. Dort wieder raus. Ich stand im Flur. Ich habe überlegt, ob ich abhaue. Aber es hätte ja die Situation nicht verbessert. Also bin ich eine Treppe runter, bin in die nächste geschlossene Anstalt rein, geschlossene Abteilung. Naja. Die guckten mich schon so komisch an. Die wussten schon, dass ich kam. Ne? Und da habe ich dort so einen Doktor gehabt, so einen Psychiater. Mit dem habe ich gesagt, ja, haben Sie Zeit? Und er sagte, ja. Ich sage, gut, dann reden wir mal kurz. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, mal ein gewisser Herr Dr. Ritter. Ich sage, Herr Dr. Ritter, wir machen es einfach. Wenn ich ein Problem habe, ein psychologisches, und gehe zum Arzt, dann komme ich freiwillig und möchte, weil Sie den Arzt vertrauen, weil ich Ihr Vertrauen habe, möchte ich, dass Sie mir helfen. Dann. Das ist in diesem Falle hier nicht der Fall. Ich komme nur deswegen, um einfach meine Familie zu schonen, um die wieder zu riskieren, polizeilich vorgeführt zu werden. Und Sie sind für mich kein Arzt. Sie sitzen auf der falschen falschen Gehaltstabelle, auf der falschen Seite. Ja. Ich sage, und aus dem Grunde bin ich nie bereit, Ihnen irgendetwas zu meiner psychischen Verfassung zu sagen. Das machen wir nur unter Beisein eines Anwalts. Und zwar, der mich vertritt. Das hat er verstanden. Der war ganz normal, ne? Und der Sutarski hatte keine Zeit. So, naja, jedenfalls zu dieser ganzen Sache Begutachtung kam es dann nicht mehr, weil der Richter, den ich daraufhin angerufen habe, ihm gesagt, hören Sie zu, ich war jetzt gerade da, der war natürlich verwundert, dass ich so viel Mut besaß. Und habe gesagt, so, ich weiß nicht, was Sie hier wollen. Sag ich, wahrscheinlich wollen Sie mich entmündigen oder was. Ja, er hätte mittlerweile seinen Beschluss aufgehoben. Und die Begutachtung würde im Rahmen des Gerichtsverfahrens stattfinden. Und da wären Psychiater mit dabei. Und der würde das da in der Verhandlung machen. Ja, den Rest kennen Sie im Prinzip. Ne? Dann hatten Sie mir ja den Tipp gegeben mit der Frau Strom-Knirsch. Ich da hingefahren. Zwischenzeitlich hat das Gericht einen neuen Pflichtverteidiger bestimmt. Einen neuen? Einen neuen. Warum einen neuen, einen anderen? Na, weil der Herr Venedey das einfach nicht mehr machen wollte. Der hat das strikt abgelehnt, er wollte nicht, also offensichtlich geht sowas. Und da hat man gesagt, okay, der kommt ja auch aus Berlin. Naja, dann nehmen wir ihn hier aus Dresden. So. Und da ich schon mal gehört hatte, dass der ja, hatte ich anfangs eigentlich sogar noch zugestimmt, den zu nehmen, weil ich gehört hatte, na, was man eben so hört, das wäre ein sogenannter Konfliktverteidiger. Naja, weiß nicht, was der für Konflikte hat. Also verteidigt hat der mich garantiert nicht. Der war nicht mal in der Lage, einen Termin entsprechend zu verschieben, wo er wusste, dass ich einen Urlaubsplatz habe. Der war nicht mal in der Lage, Anträge zu stellen, zwecks wegen Entlastungszeugen, sondern es waren ja zu der Gerichtsverhandlung nur Zeugen der Anklage da, also Belastungszeugen. Das ist doch eine Farce, das ist kein Gerichtsprozess. Ja. Da war doch klar, was da rauskommt. Und ich war ja dann bei der Frau Sturm-Knirsch, ne? Ja. Und die hatte, die hatte dann hier so Haufen, so eine Formblätter, ne? Die sollte ich dann ausfüllen, da bin ich natürlich nicht dazu gekommen. Und die hat zwar in irgendeinem Gutachten Attest auf Verhandlungsunfähigkeit gemacht, das war ja gut. Nur das Attest erreichte mich nicht mehr, das hat sie mir per Fax offensichtlich hierher geschickt gehabt. Dann noch zusätzlich in die Post, denn das... Ich bin früh nicht mehr hier in die Firma gekommen und ich hatte so, muss ich Ihnen sagen, ich war psychisch so durch den Wind hier, weil das ist ja ein derartiger Druck, der da auf Ihnen lastet. Ne? Weil man ja sich so ohnmächtig fühlt und so. Aber der kommt ja von den Richtern, Staatsanwälten und so weiter. Und ja. Nicht aus der finanziellen Notlage. Man wird ja einfach nur behindert. Ja, sicher. So. Und am Ende kam es dann zu diesem Prozess und man hat mich ja dann immer wieder gedrängt und ich meinte ja, dieser Pflichtverteidiger redet mal mit dem Staatsanwalt und dem Richter darüber, nach Paragraph 154 ganz einfach diesen Quatsch gegen Auflagen zu beenden. Dass ich hier mit einer sogenannten Verständigung letztendlich da ging das ja immer hin und her, der ganze Quatsch hat ja da, die haben ja da untereinander gekungelt, die haben ja drei. Also dieser komische Psychiater, ne, der hat mich maximal 5 Minuten gesehen. Ich habe ja gar nichts weiter gesagt. außer guten Tag. So. Und der hat dann irgendein Gutachten geschrieben. Das ist ja auch so eine Farce. So, der, was sollte dann so eine Begutachtung? Das ist ja Quatsch. So, es ging ja gar nicht mehr darum, zu attestieren, möglicherweise eine Verhandlungsunfähigkeit oder eine, ich sag mal, verminderte Schuldfähigkeit oder sowas. Das war gar nicht mehr Zweck. Im Gegenteil. Es ging darum, zu erklären, na, der ist ja okay. Der ist ja voll bewusst, was der hier treibt, der Hering. Das ist ja ein sogenannter, was haben sie gesagt? Ich wäre ja ein Unverbesserlicher. So und insofern war ja das Ergebnis dieser sogenannten Verständigung, ich habe da gesessen, muss ich Ihnen sagen, ich wusste nicht so richtig, ob ich nur Männlein bin oder Weiblein. Das war ungeheuerlich, denn ich sollte ja im Rahmen dieser Verständigung einräumen, dass ich ein Insolvenzverschlepper sei. Dann haben die mich irgendwie ein bisschen, ich sag mal, aufs Glatteis damit geführt, dass ich in dieser Situation nicht wusste, was bedeutet das, dass ich meine Berufungsmöglichkeiten auf die Rechtsfolgen beschränkt sehe. Was das für ein Quatsch ist, sieht man jetzt. So, denn das macht ja jetzt den Weg frei für seine Angriffe wegen Betruges. Ne? Sehe ich ja in der Anklagebegründung. Eine Riesensauerei. Ich hätte auf der einen Seite eingeräumt, ein Insolvenzverschlepper zu sein, dann wäre das ja klar. Jetzt ist er obersauer, dass ich da in Berufung gegangen bin. Und damit muss er ja jetzt folgerichtig davon ausgehen, dass ich unbelehrbar, wie ich eben so bin, bewusst unter dem Vorsatz der ungerechtfertigten Bereicherung noch weitere Leute beauftragt habe, um sie nicht zu bezahlen. Vorsätzlich natürlich, was sonst? Ja. So, wenn Sie diesen Schwachsinn lesen, da sagen Sie sich, hey, ist das wahr? Ist das jetzt Traum oder ist das Wirklichkeit? Spricht jetzt hier jemand mit dir, der irgendwie ein bisschen wahnsinnig ist, der hier irgendwie aus einer Anstalt entsprungen ist? Oder ist das jetzt wirklich ein Staatsanwalt, der das Recht des Volkes, den Volkeswillen hier umsetzen muss? Ist das jetzt so? Also Volkeswillen kann das, was die hier machen, eigentlich nie sein. So, aber ausgesetzt diesem Mobbing, diesem Psychoterror, das ist man allemal. Ne? Und die Arbeit selber, ne, das ist ja dann nie das Problem. Ich arbeite gerne und ich arbeite lange und ich arbeite teilweise auch unter körperlicher Anstrengung schwer. Das fällt mir leicht. Aber diesen Mist hier zu ertragen, das... Die Willkür. Bitte? Die Willkür. Die Willkür. Das ist was anderes. Das ist eine andere Form von Terror. Ja. Die ist schlimmer, als wenn Ihnen jemand irgendwelche, ich sag mal, Schmerzen zufügt. Körperliche Schmerzen. Ne? Ja. Das ist seelischer Schmerz. Das ist viel schlimmer. So. Und das zu ertragen, ich weiß nicht. Ne? Aber Sie kennen ja viele Fälle, ne? Aus Ihren Schilderungen, ich habe ja einiges da auf Ihrer Internetseite gesehen, die teilweise ja dieser Art Folter, Behördenfolter nicht ausgehalten haben. Das ist richtig. Christian ist tot. Siehst du? Und das hoffe ich nicht, dass mich sowas, aber ich sehe mich eben hier wieder konfrontiert. Ne? Was weiß ich hier? Ich kann bloß hoffen, ne, dass dieser Herr Merzki, der ist ja nun dort bekannt, dass das, was mir da dieser Polizeiwachtmeister gesagt hat, dass das einer ist, der wirklich die Interessen seiner Mandanten gegen diese übermächtige Justiz vertritt, dass das der Wahrheit entspricht und dass der gut ist. Ne? So. Ja, kann man hoffen. Aber was der an Geld verlangen wird. Ja, vielleicht ist es auch gerechtfertigt, wenn er es gut macht. Ja. Er entbehrt ja wieder andere Gelder, nehme ich mal an. Wissen Sie, was ich meine? Bitte? Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja. Wenn der Leute es böse mit Ihnen meinen, dann könnte sich auch mit Ihren Strafverteidigern mal irgendwo hinsetzen. und sagen, wenn er verurteilt wird, dann geben wir so viel. Da war kürzlich ein Gespräch zwischen mir und einem anderen Herrn gewesen, einem Landwirt. Da hat der Rechtsanwalt ihm ganz wohl direkt ins Gesicht gesagt, was soll ich denn machen, wenn die Bank mir mehr zahlt? Mhm. Ne? Warum soll ich sie also verteidigen, ehrlich, wenn die Bank mir mehr zahlt? Tja. Hat der Herr sich von seinem eigenen Rechtsanwalt sagen müssen. Na, herrlich, ne? Scheiße. Ist ein System. Naja, und ich habe hier heute, der Sekretärin dort von dem Anwalt, der will den, brauchst du das nie sehen, ich sag, es hat ja den Anschein, ich weiß gar nicht, warum interessiert sich denn hier alle Welt, oder warum interessiert sich denn so ein Staatsanwalt so sehr, warum interessiert den meine Person? Konkurrenz wahrscheinlich. Das sind doch Konkurrenzbetriebe, die das gleiche machen wie Sie. Nee, ich kann Ihnen sagen, auch nicht. Liegt. Ich weiß es. Ja, was ist es? Und ich kann es nicht beweisen. Ja, deuten Sie es mal an. Na, der Punkt ist, ich habe mich ja nun bezogen auf meine Außenstände, die ja geschuldet sind dem Sächsischen Staatsministerium für Finanzen, beziehungsweise dem im Namen des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen handelnden Liegenschaftsbetrieb. So, ich kann ja, wir haben dort eine riesige Baustelle in Dresden, da schuldet mir, das hat ja nicht mal mein Generalunternehmer gekriegt, das Geld, da schuldet mir der Freistaat Sachsen 82.000 Euro. Ich hätte genug Geld. 82.000 Euro. Die Türen kann ich nicht mehr ausbauen. Aber das Problem, was ich denen da organisiert habe, ist natürlich ein großes. Und der Nachweis, der liegt ja auf dem Tisch, wenn man bedenkt, dass das in Feuerschutztüren, das wissen Sie, was das sind, ist, ja, die ich gebaut habe. Also, ja, die sollen den Branddurchtritt verhindern, damit Fluchtwege für Menschen freigehalten werden. Ja. So, und diese Türen habe ich gebaut. Und diese Türen sind aber nicht bezahlt worden. Und insofern habe ich diese Türen auch nie überwacht. Und die Türen müssen noch zusätzlich mit Spezialschlössern ausgerüstet werden, die ich dann nicht mehr bezahlen konnte. Türen sind aber drinnen geblieben. Da ich keine Überwachung gemacht habe, hätten die Türen auch keine Prüfschilder bekommen dürfen. Und die Türen hätten niemals, der ganze Bau hätte niemals in Betrieb gehen dürfen. Ja. 34 Millionen Gesamtkosten des Gesamtbaus da. So. Die Firma spart das jetzt ein, nicht wahr? Bitte? Die Firma spart das jetzt ein. Ja, pass auf. Jetzt kommt ja der Trick an der ganzen Sache. So, nun habe ich natürlich gesagt, solange wie ich kein Geld habe, rücke ich hier keine Zulassung raus, gar nichts mache ich mehr. Ich tue meine Arbeit niederlegen. Nun hat man unter Vortäuschung falscher Tatsachen an die Türen, die ich gebaut habe, seit 2 Jahren sind sie dran, neue Prüfschilder dran gemacht. Auf den Prüfschildern steht mit einer behördlichen Nummer, also die stecken ja alle unter einer Decke, dass diese Türen von einer Firma gebaut wurden, die oft zwar dort tätig war, aber die gar nicht die Berechtigung hat, solche Türen zu bauen. Und die hat sich diese Prüfschilder prägen lassen von einer Überwachungsgemeinschaft. Das ist eine Institution in Deutschland, die regional, also die Hauptniederlassung ist in, oder der Hauptsitz ist in Essen. Und jeder Regierungsbezirk hat praktisch seine eigene Niederlassung, aber einen Geschäftsführer gibt's. Den hatte ich vor einiger Zeit mal gesprochen. Und die haben eine regionale Niederlassung, wo sie ihre Überwachung hatten, diese Firma, haben die dazu bewegen können, Prüfschilder zu prägen, die Vorgaben, dass eben diese Firma, die gar keine Berechtigung hat, diese Türen gebaut hätte, mit einer entsprechenden Zulassungsnummer. Und die Türen sind nicht 2005 gebaut worden, sondern 2008. Haben Sie diese Schilder gesehen? Ich habe sie sogar fotografiert. Und da steht 2008? Steht 2008. Steht. Aber es müsste 2005 draufstehen? Müsste 2005 und meine Firma draufstehen. Also auch wieder eine Urkunde, die gefälscht ist? Betrug auf der ganzen Linie? Oder sowas in der Art. Und das habe ich auch dem Geschäftsführer dort in Essen gesagt. Hat er gesagt, das müssen Sie mir alles mal zusammentragen. Nun bin ich dabei, das zusammenzustellen. Wenn ich nicht wieder diesen Mist hätte mit diesem blöden Staatsanwalt hier, der mich schon wieder 3 Tage meine Nerven geraubt hat, wo ich Beschwerden geschrieben habe, dann hätte ich das alles schon zusammen gehabt und es wäre schon unterwegs nach Essen. So, dann hätte sich das der Geschäftsführer dort angucken können und dann hätte er auch handeln können, denn hier hat offensichtlich, ne, normalerweise hätte diese Niederlassung, die das dort betrifft, das ist glaube ich in Hannover, die hätte sich das ansehen müssen, hätte den Antrag der Firma vergleichen müssen mit dem Überwachungsvertrag und im Überwachungsvertrag steht drin, mit welchem System die dort überwacht werden. Also welche Berechtigung die alles haben. Also die haben im Prinzip diese Niederlassung, auf Deutsch gesagt, entweder betrogen oder die Niederlassung hat, ohne zu wissen, fahrlässig gehandelt und einfach die Schilder geprägt, weil sie es schon immer so gemacht haben. In jedem Fall hat die Firma selber im Auftrage hier dann dieses sächsischen Staatsministerium für Finanzen in betrügerischer Absicht gehandelt. Jetzt könnte man natürlich fragen, geht von der Türe eine Gefahr aus? Muss ich Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung geht von der Türe keine Gefahr aus. Muss man da was ändern? Natürlich muss man den Betrug beseitigen und beseitigen kann ihn nur eine Firma, nämlich der Hersteller selber und das bin ich. Wenn meine Firma aber hier einen Bach runter ginge, würde das bedeuten, dass ja keiner mehr da wäre und man müsste das eventuell so dulden, wie es jetzt ist. Oder man müsste einen Haufen neue Investitionen tätigen, um alles das rauszureißen, was ich jemals da reingebaut habe. Bezahlen brauchte man natürlich dann mich zumindest nicht mehr und dem Steuerzahler gegenüber könnte man begründen, dass das eben deswegen notwendig ist, weil ja, die Firma OFC ja bedauerlicherweise insolvent oder Insolvenzantrag gestellt hat oder weil der Geschäftsführer eben halt als Besitzer nur mittlerweile im Gefängnis sitzt. So, das ist der Hintergrund und wir konnten ja während unserer Arbeit, wir mussten dort 2 Scheiben auswechseln und das ist die wirkliche Gefahr, die davon ausgeht. Deshalb sind die Bereiche schon ein paar Mal gesperrt worden, aber durch Gutachter, die auch gekauft wurden, konnten die Bereiche immer wieder in die Nutzung gehen und solange wie nichts brennt, können sie ja nichts beweisen. Das ist ja das Problem bei sowas. Und unter den Glasscheiben liegen, nachweislich habe ich alles fotografiert, durch einen Zufall, wir sollten dort ein paar Scheiben wechseln, völliger Irrsinn, haben wir gemacht, auch eine bezahlt gekriegt, 10.000 Euro, kann man abschreiben, haben wir dort den Fußboden öffnen müssen und haben gar nicht gemerkt, dass wir mit einem Trennschleifer stromführende Kabel durchtrennt haben. Und diese Kabel, die sind der Schlüssel zum Erfolg. Wenn diese Kabel, was ich ja beweisen kann, dort liegen, geht von diesem Kabel im Falle eines Kabelbrandes, ist im Prinzip ist nicht geschottet, ist dort eine Feuerweiterleitung. Das heißt, wenn in den Räumen ein Feuer ausbricht, wird durch die Weiterleitung des Feuers der Fluchtweg für Leute, die den benutzen wollen, quasi abgeschnitten und die enden quasi auf dem Flur tödlich. Die bleiben alle tot liegen. Die sterben dort. Beweisen Sie das aber. Und weil ich diese Vorwürfe schon mal gemacht hatte und das auch schon mal ist im Internet veröffentlicht, auch schon mal in der Campus-Zeitung ist eben falsches Blatt, ne, liest ja bloß ein Student höchstens und macht keine Revolte. Der begreift es ja auch nicht. Und weil ich das da mal gemacht hatte, hat man schon ein paar Mal diese Bereiche gesperrt seitens der Technischen Universität. Und seitens des Liegenschaftsbetriebes, die natürlich mit der Sache konfrontiert wurden, wurde dann ein Gutachter wieder eingesetzt. Ein Baugutachter, der gar keine Berechtigung dafür hat, keine Ahnung hatte der Mann, der hat für Geld natürlich aufgeschrieben, dass das überhaupt keine Gefahr ist. Und ich habe diesen Gutachter, den habe ich mal irgendwann konfrontiert mit seinen Aussagen, habe ich ihn angerufen, hatte ich ihn dran, sogar ein Professor, mittlerweile im Ruhestand, in Rente, ganz klar, den kann man nun nichts mehr beweisen. Den habe ich da angerufen. Ich sage, sagen Sie mal, Herr Professor Dressel, sitzt in Dresden. Ich sage, wie können Sie denn, von welchen Voraussetzungen sind Sie denn ausgegangen? Haben Sie denn mal nachgeschaut, ob diese Kabel da sind? Ja, sagt er, der Liegenschaftsbetrieb hat mir versichert, da wären Kabel, aber diese Kabel wären mit mindestens 5 bis 10 cm Beton überdeckt und daraus würde keine Gefahr hervorgehen. Ich sage nur, sagen Sie mal ehrlich, wenn ich dort 25 mm sind wir reingegangen in den Beton und ich zersäge mit meiner Trennsäge Kabel. Und der Herr Professor wiederum verlässt sich auf die Aussagen seiner Auftraggeber, dafür kriegt er ja auch Geld, dass dort 10 cm Beton drüber sind. Wieso komme ich mit meiner Trennsäge und zersäge dort die Kabel? Da stimmt doch was nicht, oder? Und Sie haben die Kabel auch gesehen? Ich habe es dann fotografiert. Und da kann man sehen, dass es nicht 10 cm, sondern bloß ein paar Zentimeter sind? Ja, kann man. So. Das interessiert hier aber gar keinen. Da habe ich schon mal irgendwann mal hier beim Generalstaatsanwalt angerufen. Außerdem habe ich den Vorgang auch mal bei der Polizei angezeigt. Alles probiert. Der Polizist. Ich kann mich noch erinnern, wann das war. Das war am 8. August, zum Geburtstag meiner verstorbenen Mutter. Im Jahre 2007 oder 8. So. Und da sagt der Polizist zu mir, hey, können Sie das hier anzeigen, Zeugenaussage, die Sie jetzt gerade machen. Aber unter uns gesagt, theoretisch, ne, müssten sie Feuer legen. Dann müssten wir ermitteln. Jetzt ist es eine Zeugenaussage. Und wir nehmen die Zeugenaussage so, wie sie das hier bringen, auf. Hat er alles aufgeschrieben. Leiten das an die Staatsanwaltschaft weiter. Und ich sage Ihnen schon, wie es ausgeht. Die werden das Verfahren zwar sich angucken, aber einstellen. Habe ich gekriegt. Einstellung des Verfahrens. Man hat sich zwar mit der Sache wohl beschäftigt, aber fand keinen Anfangsverdacht. Kein Anfangsverdacht? Wissen Sie, normalerweise, ne, nennt man doch sowas, da habe ich mal einen Beitrag hier gelesen, außer Acht lassen der erforderlichen Sorgfalt. Normalerweise ist das Herbeiführen der Baugefährdung, Paragraph 319 Strafgesetzbuch. Normalerweise ist Herbeiführen der Brandgefahr, Paragraph 306 Strafgesetzbuch. Vielleicht sogar fahrlässige Tötung, Paragraf 222, möglicherweise mit Körperverletzung, 223, oder fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge, Paragraf 227. Fahrlässig. Alles aufgrund der Kabel, die dort knapp über dem das Boden... Das wären die Kabel. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe einmal miterlebt, wie es ist. Ich habe es persönlich erlebt. Ich war zufällig der Erste, der zu einem Brand kam. Ja. Wie ein Kabelbrand aussieht. Die Bude ist, die war gegenüber von uns, war das Gemeindezentrum meines Heimatortes. Das ist bis auf die Grundmauern runtergebrannt, wegen Kabelbrand. Wie war die Situation dort bei diesen Kabeln, wo es gebrannt hatte? Ja, dort war es so, wir wohnen direkt gegenüber und meine Frau hatte mitgekriegt in der Nacht, so gegen 2 Uhr früh, dass es so komisch riecht. Und das war da auch so im Sommer, dass hinter den Bäumen, dort wo dieses Haus stand, so ein Lichtschein war, als hätte jemand ein Lagerfeuer entzündet. Und das ist ja nur in der Nacht um 2 eher unwahrscheinlich, ne? Und da hatte ich mich natürlich losgeschickt. Ich bin dahin. Naja, und dann habe ich das gesehen, was ich dort gesehen habe. Den Feuermelder, den ich zwar einschlagen wollte, da habe ich mir noch fast einen Daumen geprellt. Der ging nicht mehr, weil ganze Kabel waren zerschmort. Und dann bin ich und habe die Feuerwehrleute aus dem Dorf zusammengetrommelt. Und meine Frau hat in Stolben in der Stadt die Stadtfeuerwehr benachrichtigt und die Notleitstelle. Und dann war da ein Riesentheater, aber es war leider schon so weit, dass eben unter der Decke alles verbrannt war. Und als sie da mit einem großen C-Rohr aufschlugen, da brachten die natürlich nochmal ordentlich Luft rein, da schlugen natürlich meterhohe Flammen raus. Und da haben sie im Prinzip den Laden dort wohl kontrolliert abbrennen lassen. So, wären dort Menschen drinne gewesen, hätten die möglicherweise dort Probleme haben können. Hier am Biologischen Institut, da sind jede Menge Menschen drin. Da sind nämlich viele tausend Studenten drin und da sind Professoren und Lehrkörper drin. Ne? Weiß nicht so richtig. Und das interessiert hier keinen. Ne? Übrigens, Bad Reichenhall hat ja auch keinen interessiert. Da war jetzt Jahrestag der vielen Toten, ne? Als das Dach einbrach. Und die, die gesagt haben, die Statik, da stimmt was nicht, die hat man ja nie gehört. Oder... Ja, es gibt noch andere Fälle. Düsseldorf, ne? Flughafen. Ja. Ne? Was war denn da? Ne? Fusch am Bau, Baumängel. Sicherlich hat es da jemanden gegeben, der darauf hingewiesen ist. Das hat man ignoriert. Hat man einfach nicht haben wollen. Wenn dann ein Brand ausbricht und wenn dann Menschen darunter entweder verletzt oder sogar ums Leben kamen, dann sind die alle schlau. Ne? Dann wissen die alles besser und dann haben sie es schon vorneweg gewusst. Und es ist nur ein bedauerlicher Fall. Ne? Kennen wir den Fall mit der Mondrakete, die explodierte, mit der Lehrerin, mit der Schullehrerin, da wusste man auch vorher, die O-Ringe wären wohl eine Gefahr für die Rakete, hat man mehrmals mitgeteilt und dann ist beim Start explodiert mit allen drin. Ja, Sie merken, und diese Zusammenhänge, die sind dem sächsischen Staatsministerium für Finanzen sehr wohl bewusst, ja. Und auch den zuständigen Liegenschaftsbetrieben. Ja, es ist aber billiger, es erst einmal abwarten zu lassen. Und wenn es soweit kommt... Ich sage Ihnen, wenn das hochkäme und hier nachgeprüft würde und verlangt würde, dass diese Mängel abgestellt würden, also wir haben mal so überschlagen, da können Sie ungefähr nochmal 1 Million Steuergelder in die Hand nehmen, denn das würde nämlich bedeuten, dass ein kompletter Neubau, ja, eben, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich Zahlen, welcher Anteil einer Bausumme zu kalkulieren ist für Elektroinstallationen. Aber Fakt ist eines, die gesamte Elektroinstallation im Gebäude ist regelwidrig im Fußbodenbereich untergebracht worden. Ja, es gibt Techniken, keine Frage, es gibt sogenannte, sind natürlich nicht ganz billig, Brandschutz, dass man das auch machen kann. So, aber in der Regel werden ja die Stromkabel immer im Bereich der Unterhangdecke, zwischen Rohdecke und Unterhangdecke verlegt. Und da sind dort, wo Brandwände sind, immer in dem Bereich dann sogenannte Brandschutz eingebaut, wo die Kabel durchgeführt werden. So dass es eben, sollte es mal wirklich zum Kabelbrand kommen, der sich nicht so einfach ausbreiten kann. So, und das hat man offensichtlich hier durch, weiß ich nicht, entweder Baufehler oder Sparsamkeit an der falschen Stelle, alles im Fußboden vergraben. Da guckt ja auch keiner hin. Das stört ja auch keinen. Da stößt sich auch keiner. Also ich hatte ein Geschäft gehabt, da habe ich auch einen Kunststofffußboden gehabt und beim Saubermachen stieß ich auf eine Leitung, die war aber nur ungefähr 1 Millimeter unter dem Kunststofffußboden, ein Stromkabel. Wenige Millimeter nur. Hab das dem Vermieter gesagt, legen Sie Plane drüber, wenn Sie das machen. Er muss ja bedenken, dass Leute auch mal da Wasser drüber gießen. Zum Beispiel. Das kann ja auch mal ganz schnell brennen. Wir haben jetzt gerade so einen Fall hier mit der Firma Philips. Ja, Philips. Durch. Da bügelt meine Frau, ne? Bügeleisen. Da denkt man ja an nichts Schlechtes, ne? Made in China. So. Und auf einmal kommt aus dem, dort wo das Kabel rauskommt, aus der Tülle vom Bügeleisen, kommt da plötzlich eine Stichflamme raus. Die hat da gestanden. Zum Glück, jetzt hatte die in einer Hand das Bügeleisen, der Stecker, die Sicherung flog nie raus. Das ist ja dann das Problem, dass teilweise Sicherungen nicht rausfliegen. Ja. So, jetzt hatte die aber keine Möglichkeit, in dem Verteiler, der natürlich da irgendwo rumlag, den Stecker zu ziehen. Mit einer Hand macht sich das schlecht. Also sie ist da richtig panisch geworden, der ganze Raum, der war dann so mit so einem schwarzen Flocken. Die hat dann das Bügeleisen erstmal hingestellt auf dem Metall. Dann hat die schnell den Stecker gezogen und da ging natürlich dann die Stichflamme raus. So. Sowas, das können Sie auch im Internet unter YouTube Kabelbrand einfach mal eingeben. Da finden Sie viele, viele Beispiele, wo sowas, also solche technischen Defekte dazu führen, dass teilweise auch Häuser, ganze Bereiche einfach abbrennen. So. Und Aus diesem Grunde gibt es ja auch Techniken, und da sind wir in Deutschland ja ziemlich weit, um solche Bereiche praktisch einzugrenzen und den Schaden auf einem bestimmten Bereich einfach dann zu begrenzen. Dazu gibt es Brandschutzschutz, ja. Dazu gibt es Feuerschutztüren und dazu gibt es ohne Feuerwehr und dafür gibt es Überwacher, die das alles kontrollieren. Wenn aber das wäre alles hinterher so teuer, dass es billiger ist, wenn sie in den Knast gehen würden, kann man sagen, ne? Natürlich. Oder wenn sie Konkurs gehen würden und pleite blieben, dann wäre das für viele Beteiligte einfach weitaus kostengünstiger. Was würden die bezahlen müssen, wenn sie hinterher ihr Recht bekommen? Wie groß ist denn der Schaden auf der anderen Seite? Waren das diese 80.000, waren das wohl? Naja, die haben jetzt 82.000 Euro noch zu zahlen. Ja. So, über Folgekosten, weiß ich nicht. Braucht man vielleicht nicht nachdenken. Da wird ihnen wahrscheinlich schlecht. So, und dann müssten ja dort entsprechende, ich sag mal, Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. So, die, ich sag mal, mit meiner Firma durchaus sich in einem überschaubaren Rahmen halten würden. Das mit den Kabeln übrigens, das bleibt denen nicht erspart. Denn die Kabel sind nicht zulässig in diesem Bereich durchgeführt. Ob man dafür eine Ausnahmegenehmigung unter Verwendung sogenannter Brandschutzschott bekäme, ist natürlich eine Frage, die müsste man dann einer entsprechenden Materialprüfamt stellen und dann über die obere Bauaufsichtsbehörde sich bestätigen lassen, möglicherweise sogar durch das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin, die ja die Oberhoheit hat. So, ob das ginge, weiß ich nicht, aber es wäre nicht zu vermeiden, dass möglicherweise doch die ganzen Kabel neu verlegt werden müssten. Und da bleibt es bei der Million. Und da ist es viel besser, denjenigen zu schweigen zu bringen, der das alles belegen kann, der das alles auch beweisen und möglicherweise auch zur Klage bringen könnte. Nur es gibt eben wo kein Kläger, da kein Richter. Was will man da machen? Wem will man das erzählen? Ich habe das ja schon verschiedenen Leuten da erklärt. Die zucken dann meistens bloß mit den Achseln. Ein Staatsanwalt, ich habe jetzt mit einer Staatsanwältin, die ich zufällig kenne, mal drüber gesprochen. Na, die hat gesagt, das ist nicht ihr Bereich. Ich sage, ich habe aber das schon einmal zur Anzeige gebracht. Naja, sagt sie, dann müssen sie möglicherweise, wenn es da neue Sachverhalte gäbe, nochmal gucken, wo sie da das Aktenzeichen haben. Und da nochmal auf das Aktenzeichen hin eine Überprüfung des Sachverhaltes beantragen, da kriegt man doch hier die Krise, oder? Mhm. Hier geht es um Menschenleben, hier geht es um eine tickende Zeitbombe. Und die sagen, ja, wir sind zwar irgendwo als Staatsanwälte, ne, aber da müssen sie mal gucken, wissen sie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Schreiben irgendwo noch abgeheftet, aber ob ich da nur was schreibe oder nicht schreibe, ich glaube kaum, dass das von Belang ist. Der Punkt ist nur der, dass ich ja vermute, dass die sich alle untereinander kennen. So, und die sich natürlich sagen, irgendwie müssen wir den Hering hier zum Schweigen bringen. Mhm. Sonst macht der noch Blödsinn. Oder irgendwie müssen wir diese Firma zur Liquidation bringen. Sonst können wir möglicherweise den Steuerzahler nichts erklären. Und einmal ist es ja gelungen, und das war ja dort bei diesem Truppenübungsplatz Weißkeitel, das ist ja das Ding, wo ich eben sage, ich habe am 11. August 2006 Berufsverbot bekommen im Freistaat Sachsen durch ministeriellen Erlass, Paragraph 8 Absatz 5 der Verdingungsordnung für Bau, wo alle von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können, über deren Vermögen ein Insolvenzantrag gestellt wurde, ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde und. Und durch die Nachforschungen, die ich alle kopiert habe, wo jede Woche vom Finanzministerium eine E-Mail gegangen ist an Insolvenzgericht, ob ich denn da irgendetwas hätte, ob ich da schon möglicherweise pleite wäre, kann ich alles beweisen. Die Unterlagen habe ich alle in Kopie da. Hat dann irgendwann mal ein Richter ja dem Herrn den Anfrager im Finanzministerium, einem Juristen, und ich bin sicher, dass der Jurist Vatersen im Finanzministerium sehr gut den Juristen Dr. Kai Dömland kennt. Das ist eine Altersgruppe. Und die haben sich hier verschworen und haben gesagt, den müssen wir hier kaputt kriegen. So, und einmal ist es ja geglückt. Da gab es ja diese zwei Antragsnummern, die zwar abgewiesene Insolvenzanträge waren, aber die haben gereicht, um einen Antrag durchzuboxen, den sogenannten Erlass des Staatsministers für Finanzen, mich von allen öffentlichen Aufträgen im Freistaat Sachsen ausschließen zu können. So. Neue Erkenntnisse haben wir gegeben, Rückfrage, und da habe ich bloß eine von den damaligen, die sich in Sicherheit wähnte, übertölpelt. Die hat mir gesagt, na gut, es ist in der Tat so, den Erlass gibt es. Und am 18. Oktober des gleichen Jahres wäre wohl eine Verfügung des Staatsministers, eine Verfügung. Meine Frau sagt, verfügen kann hier jeder irgendwas, das hat gar keine Bedeutung. Wäre eine Verfügung des Staatsministers getroffen worden und möglicherweise verteilt worden an die Hochbau- und Liegenschaftsämter, dass die Gründe, die Ausschlussgründe, meine Firma von allen öffentlichen Vergaben auszuschließen, nicht mehr bestehen würden. Sagt die, so am Telefon. Ne? Und nun habe ich den zuständigen Abteilungsleiter die geballte Ladung an Macht im Finanzministerium in Dresden angeschrieben, eine Antwort kriege ich da nicht, ob er mir nicht könnte mal diese Verfügung vom 18. Oktober 2006 mal zur Verfügung stellen, denn ich vermute ganz einfach, dass, weil ich ja hier keine freiwilligen Vergaben, keine beschränkten Ausschreibungen mehr bekomme, weiß aber, dass es die nach wie vor gibt im Sicherheitsbereich, hier im Freistaat Sachsen, dass ich das im Rahmen meiner Werbeaktion durch die Teilnahme an der Sicherheitsmesse in Essen, wo ich ja im Oktober war, das gleich mit verbinden könnte und den Leuten auch mitteile, also da war wohl früher mal was, aber offensichtlich haben sie nicht zur Kenntnis genommen, dass nach 3 Monaten oder nach 2 Monaten ja, der Spuk schon vorbei war und dass man durchaus keinen Fehler macht als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, wenn man mir mal wieder eine Ausschreibung oder eine Anfrage schickt, damit ich da mal ein ordentliches Angebot machen kann und möglicherweise, wenn ich den besten Preis habe, den billigsten wahrscheinlich, dann auch mal wieder einen Auftrag im Freistaat Sachsen zu machen, denn seit 5 Jahren habe ich keine Aufträge mehr im Freistaat Sachsen machen dürfen. Kein. Das ist irre, ne? Ja, das und reicht aber erstmal für heute. Sie mussten noch was machen, ne? Sagten Sie eben. Zum Tanzen wollen Sie. Ich muss jetzt so langsam meine Feierabend machen, aber Sie haben ja jetzt eigentlich eine ganze Menge gehört, ne? Genau. So. Nun können Sie sich das Beste davon nehmen, ne? Ja, wir nehmen das von Anfang bis zum Ende, das passt so. Gut. Also ich... Kann denn hier niemand irgendwo, ich meine, Sie machen ja schon was irgendwie Sinnvolles und möglicherweise guckt sich das jemand an, ein anderer schöpft vielleicht daraus Mut, sagt, naja, es gibt also Fälle, da ist es noch viel schlimmer, da ist vielleicht mal noch nicht ganz so krass wie bei dem Hering, so, aber kriegt man denn hier irgendetwas in Bewegung, dass man diesen Spuk ganz einfach mal beenden könnte? Dass man einfach mal... Daran arbeiten wir ja alle. Ich und Sie ein bisschen und andere auch. In Bayern gibt es regelmäßige Treffs. Man muss jetzt zusehen, dass man die Leute alle zusammenbekommt. Denn diese Vernetzung ist ja das Problem, was es bisher gab. Man kennt sich untereinander noch nicht genug. Das ist unrichtig. Es sieht so aus, als ob das ja hier und da und dort ein trauriger Einzelfall ist. Wir können ja in der Gemeinschaft dann hinterher nachweisen, dass es ein gewolltes System ist. Das immer gleich ausgeht, mit fast immer den gleichen Handlungsmustern. Rechtsanwälte sorgen dafür, dass die Mandanten verlieren und dann natürlich der Umsatzstärkere seinen Vorteil dadurch hat. So einfach kann man das sehen. Behörden und Ämter oder straffällig gewordene Amtsträger, Polizisten, die Verdunkelung, die Vertuschung und dann auch daraus folgend die Fälschung von Statistiken. Da Da kann man sagen, seht mal, unter unserer Regierung sind die Straftaten so und so weit gesunken, ne? Kann man denn, das ist richtig, kann man denn, für mich war jetzt wichtig, auch im Gespräch, dass, wie Sie sagten hier, dieser Passus mit der Verhältnismäßigkeit dieses Paragraphen Insolvenzverschleppung zur Möglichkeit der Auszahlung. Gibt es da irgendwo im Internet oder möglicherweise Literatur, wo ich das mal nachlesen könnte, wo man das vielleicht nochmal, diese mal irgendwie bringen könnte und einfach sagen können, Leute, also jetzt. Große Fundstelle finden Sie auf der Webseite des Bundesgerichtshofs, Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ja. Da finden Sie wohl das meiste. Und natürlich die kostenlosen Portale, wo Urteile drin stehen. Ansonsten, was ein bisschen Geld kostet, sind Juris und Beck Online. Und dann gibt es noch Lexis, das ist wohl kostenlos. Sogenannte Datenbanken für Urteile. Und da geben Sie einfach diesen Suchbegriff ein. Und das Ähnliche ist Back Online. Ja, Back Online. Müssen wir mal gucken, was es kostet. Da gibt es ja auch Probezugänge, die manchmal noch für einen ganzen Monat kostenlos sind. Und das andere war die Website vom Bundesgerichtshof. Juris. Und das andere war vom Bundesgerichtshof. Ja, BGH. BGH. Da gibt es auch Suchmöglichkeiten. Da gibt es auch massenweise Urteile und dann sogenannte Rechtsprechungen. Wissen Sie, ich bin hier eigentlich, wissen Sie, dass ich meine Arbeit liebe, aber nicht die Scheiße. Ja, ich kenne das. Und da wird man derartig, ich sag mal, man wird ja hier zu einem, man mutiert ja hier zu einem Menschen, der man eigentlich gar nicht ist. Ne, ich habe hier so viel Arbeit, ich habe hier so viel Kontakte durch die Messe in Essen, Security. Ich müsste den Leuten da noch Unterlagen schicken, ich muss dieses, jenes, ich müsste Angebote bearbeiten, ich habe hier noch Rechnungen zu schreiben an irgendjemanden da. Da muss man aber konzentriert immer dranbleiben, ne? Und man wird durch diesen Quark, durch diese Vorwürfe, diese völlig perverse Art hier derartig an seiner Arbeit rausgerissen und behindert. Das ist unerträglich, ne? Ja. Ich kenne das. Ja. Christian hat es ja auch gekannt. Gut. Okay, also wenn das was geholfen hat, dann war die Sache jetzt schon mal wichtig. Ja. Wie gesagt, also am besten erreichen Sie mich eigentlich so immer vormittags hier so in der Firma, ne? Da kann ich dann auch oder eben zum Nachmittag. Zu Hause ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Ja, ja. Weil meine Frau, wenn ich dann hier aus meinem Leben erzähle, wenn die jetzt mit dabei gewesen wäre, wenn ich Ihnen das so erzähle, ne, die kennt es ja nur hautnah und die war dabei. Der stinkt das ja bis oben, ne? Ja. So, und die will das eigentlich gar nicht mehr wissen. Und das ist ja immer das Problem. Wem wollen Sie denn hier was erzählen?